D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Die Große Koalition wollte eigentlich noch richtig schön vor der Sommerpause diesen umstrittenen Entwurf zum neuen Vorratsdatenspeicherungsgesetz so richtig schön durchpeitschen. Aber jetzt, nix da, Blitzprojekt gerät ins Stocken. Es findet zwar morgen die erste Lesung statt im Bundestag, aber die zweite und die dritte Lesung, die sind verschoben worden, und zwar auf den September. Da gibt's jetzt also mehr Zeit für alle, die was gegen das Gesetz haben, ihren Widerstand nochmal richtig schön neu aufzukochen. Und jetzt ist auch noch die Bundesdatenschutzbeauftragte vorgeprescht und hat gesagt, also so geht das eigentlich auch wirklich nicht mit diesem Gesetzentwurf. Der ist verfassungswidrig. Beginnen wir doch direkt mal mit Andrea Voss-Hoff, so heißt sie, unsere Bundesdatenschutzbeauftragte. Man hatte gedacht, sie wäre lange im Urlaub gewesen, weil sie sich überhaupt nicht zu dem Gesetz geäußert hat. Aber Martina Schulte, sie ist plötzlich dann doch noch aufgetreten wie Kai aus der Kiste. Was genau hat sie denn jetzt gegen das Gesetz? Also nach langem Überlegen ist Frau Voss-Hoff zu dem Schluss gekommen, dass sie den Entwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas nicht nur unverhältnismäßig findet. Sie sieht auch keinen Beleg dafür, dass man mit diesem Instrument die Bösen schnappen kann. Sie zweifelt auch daran, dass die Vorratsdatenspeicherung für die Strafverfolger erforderlich und geeignet ist. Und gleichzeitig sagt sie, du hast es auch gerade gesagt, Marlis, dass die Vorratsdatenspeicherung, dieser Gesetzesentwurf in der jetzt Form in besonderem Ausmaß in die Grundrechte einschneide. Das ist ja genau das, was Netzexperten, was Journalismusverbände seit Wochen schon sagen. Fällt ihr jetzt anscheinend auch auf? Hat sie noch mehr Kritik geübt oder war es das? Sie sagt halt eben nicht nur, dass die Problematik mit dem, sie sieht nicht nur die Problematik mit dem Bundesverfassungsgericht, also dass das dort wahrscheinlich nicht durchkommen wird. Sie sagt hier auch, schlichtweg ignoriert habe die Regierung auch die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs. Und der Entwurf erfülle auch nicht die Anforderungen der Europäischen Grundrechtecharta. Also es ist halt wirklich eine lange Latte, die sie da aufzählt. Und sie ist da auch wirklich sehr, sehr deutlich. Und interessant finde ich, dass genau zu dem gleichen Schluss laut Süddeutsche Zeitung gerade auch noch ausgerechnet die eigenen Juristen des Bundestages kommen, also der wissenschaftliche Dienst. Die haben auch zwei Gutachten zu dem Gesetzentwurf vorgelegt und die kritisieren eigentlich genau das Gleiche wie Frau Voss-Hoff. Und sie sagen außerdem, was wir hier vor zwei Wochen auch schon mal besprochen haben, nämlich dass dieses ganze Gesetz viel zu vage formuliert ist und dass auch Berufsgeheimnisträger wie Anwälte und Journalisten nicht ausreichend geschützt sind. Jetzt ist die zweite und dritte Lesung verschoben worden. Morgen die erste, klar, aber dann der Rest erst im Herbst. Da habe ich eben schon gesagt, jetzt haben noch die genug Zeit, sich zu formieren, die was gegen diesen Gesetzentwurf haben. Mit wem steht und fällt das Ganze denn überhaupt? Also wo müsste sich noch Widerstand formieren, damit das Gesetz vielleicht nicht durchkommt? Die einzige Chance ist eigentlich nur bei der SPD. Also die Union ist ja einstimmig dafür. Linke und Grüne sind geschlossen dagegen, können aber natürlich logischerweise als Opposition das alleine nicht zu Fall bringen. Und bei der SPD sieht es zunächst mal danach aus, als würde die Vorratsdatenspeicherung locker durchkommen. Die haben nämlich vorgestern mit großer Mehrheit für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt. Nur 38 von 193 Abgeordneten waren demnach dagegen. Das sieht also nicht so gut aus. Spannend wird es aber nochmal auf dem SPD-Parteikonvent am 20. Juni. Der ist, wie netzpolitik.org schreibt, Zitat, die letzte gute Gelegenheit, die lückenlose Protokollierung sämtlicher Mobilkommunikation zu verhindern. Und da haben eben Gabriel Maas und Co. mit einigem Widerstand zu rechnen, denn der SPD-Netzverein D64, der hat mal so eine kleine Übersicht veröffentlicht, welche Parteigliederungen sich bereits mit Musteranträgen gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen haben. Und da liegen jetzt schon über 90 Anträge vor. Und die kritisieren eben auch, also dass es halt alles missbraucht werden kann und eben halt diese anlasslose, flächendeckende Speicherung von Telekommunikationsdaten, dass es halt eben überhaupt nicht durch irgendeinen Nutzen gerechtfertigt ist. Und 11 von 16 Landesverbänden der SPD haben auch bereits klare Beschlüsse gegen eine Vorratsdatenspeicherung gefasst. Welche Chancen haben die, denkst du? Also Parteikonvent kommt noch, klar, die Beschlüsse werden gefasst, aber welche Chance haben die, dass das alles durchkommt? Tja, das wissen wir natürlich jetzt nicht, aber die Kritiker der Vorratsdatenspeicherung hoffen, dass sie es halt über so einen SPD-Parteikonventsbeschluss noch verhindern können. Der SPD-Netzpolitiker und Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil sagt, also die hohe Zahl von Antragsträgern könne die Parteiführung nicht unbeachtet lassen. Skeptischer äußert sich SPD-Mitglied Jonas Westphal bei Twitter. Er schreibt hier zum Vorratsdatenantrag, wie er hier schreibt, meines Parteivorstandes, schreibt er hier, Motto, schön, dass ihr dagegen seid, wir ziehen es trotzdem durch. Mhm. Das Problem ist ja ohnehin, die CDU, CSU ist ja einstimmig dafür. Das heißt, sie brauchen ganze 4 Bundestagsabgeordnete, um das Gesetz durchzubringen. Und da auch innerhalb der SPD ja ein paar Leute dafür sind. Kriegen sie es wahrscheinlich durch. Ich fürchte schon. Obwohl die Lesungen verschoben wurden, zumindest die zweite und dritte, auf nach der Sommerpause. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. Vielleicht. Wir warten ab. Auf jeden Fall wissen wir eins, die Regierung bekommt tatsächlich die Vorratsdatenspeicherung, den neuen Entwurf, nicht noch schnell vor der Sommerpause durchgepeitscht. Schauen wir mal, was sich dann nach der Sommerpause noch entwickelt und vor allem vielleicht während der Sommerpause. Danke, Martina. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?